8 Jahre war Josia alt, als er König ward, und 31 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Jedida, die Tochter Adajas, und stammte aus Bozkat. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, und wandelte durchaus auf dem Wege seines Ahnherrn David und wich nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Im 18. Jahre des Königs Josia aber, im 8. Monate, sandte der König den Staatsschreiber Safan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Mesolams, in den Tempel Jahwes, indem er ihm befahl, gehe hinauf zum Hohenpriester Hiskia und versiegle das Geld, das zum Tempel Jahwes gebracht worden ist, das die Schwellenhüter vom Volk eingesammelt haben, damit man es den Werkmeistern übergebe, die am Tempel Jahwes bestellt sind, damit man es den Arbeitern gebe, die am Tempel Jahwes beschäftigt sind, das, was am Tempel baufällig ist, zu bessern, nämlich den Zimmerleuten und den Bauleuten und Maurern, sowie zum Ankaufe von Bauholz und behauenen Steinen, den Tempel auszubessern, doch soll in Betreff des Geldes, das man ihnen übergibt, nicht mit ihnen abgerechnet werden, sondern auf Treu und Glauben handeln sie. Da sprach der Hohepriester Hilkia zum Staatsschreiber Safan, ich habe im Tempel Jahwes das Gesetzbuch gefunden. Und Hilkia übergab Safan das Buch, der lass es. Darauf begab sich Safan, der Staatsschreiber, zum König und erstattet dem Könige Bericht, indem er sprach, deine Diener haben das Geld ausgeschüttet, das sich im Tempel vorfand, und haben es den Werkmeistern übergeben, die am Tempel Jahwes bestellt sind. Sodann berichtete Safan, der Staatsschreiber, dem Könige, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Safan lass es dem Könige vor. Als aber der König die Worte des Gesetzbuchs vernahm, zerriss er seine Kleider. Sodann gebot der König dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohne Safans, und Achbor, dem Sohne Michajas, und Safan, dem Staatsschreiber, und Asaja, dem Leibdiener des Königs, folgendes, geht hin und befragt Jahwe für mich und für das Volk und ganz Juda in Betreff dieses Buchs, das aufgefunden ward, denn groß ist der Grimm Jahwes, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter den Worten dieses Buchs nicht gehorcht haben, dass sie genau dem Folge geleistet hätten, was darin geschrieben steht. Da begab sich der Priester Hilkia mit Ahikam, Achbor, Safan und Asaja zur Prophetin Hulda, dem Weibe Salums, des Kleiderhüters, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Hahas, die wohnte zu Jerusalem im 2. Bezirk, und sie redeten mit ihr. Da sprach sie zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, sagt dem Manne, der euch zu mir gesandt hat, so spricht Jahwe, fürwahr, ich will Unglück über diesen Ort und seine Bewohner bringen, alle Drohungen des Buches, das der König von Juda gelesen hat, darum, dass sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, auf dass sie mich mit all dem Metschwerk ihrer Hände zum Zorne reizten, und mein Grimm soll entbrennen wider diesen Ort und nicht erlöschen. Zu dem Könige von Juda aber, der euch gesandt hat, Jahwe zu befragen, sollt ihr also sprechen, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Weil dein Herz erweicht war durch die Worte, die du gehört hast, und du dich vor Jahwe gedemütigt hast, als du hörtest, was ich wider diesen Ort und seine Bewohner geredet habe, dass sie ein Gegenstand des Entsetzens und des Fluchs werden sollen, und hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe auch ich Gehör geschenkt, ist der Spruch Jahwes. So will ich dich denn zu deinen Vätern versammeln, dass du unbehelligt in deine Grabstätte eingebracht werdest und deine Augen nicht ansehen müssen all das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde. Und sie erstatteten dem Könige Bericht.